Tatsächlich gelang es Haven, exakt jene Bereiche im Gehirn zu isolieren, die den Input zwischen sensorischer Wahrnehmung und bewusstem Denken narrativ einsortieren. Er bezeichnete diese Gehirnregionen als das Neural Story Net, NSN, als neuronales Storynetz. Dieses Netz ist demnach der Ort in unserem Kopf, an dem Geschichten gedacht werden. Hier lebt der innere Erzähler, der uns zum Homo narrans macht. Stellen Sie sich unser Gehirn als ein Hochhausbüro mit vielen Etagen vor, wobei jeder einzelne davon für eine bestimmte Funktion der Informationsverarbeitung zuständig ist. Ganz oben sitzen Sie als Herr oder Herrin im eigenen Haus und erhalten die lesefreundlich aufbereiteten Dossiers, die von verschiedenen Bereichen in Ihrem Gehirn für Sie sortiert und strukturiert wurden. Ist dieser Inhalt oben bei Ihnen angekommen, ist das der Moment, in dem Sie einen bewusst gedachten Gedanken fassen. Die Informationen, die Sie kognitiv wahrnehmen, durchlaufen also immer erst mehrere Etagen zwischen der sensorischen Empfangstheke und Ihrem Bewusstsein im Dachgeschoss. Interessant hierbei ist, dass unsere Frontallappen, in denen Entscheidungsfindung und bewusstes Denken neurologisch verortet sind, nicht direkt mit jenen Bereichen unseres Gehirns verbunden sind, die unsere sensorischen Informationen verarbeiten. Es gibt also keine direkte Leitung zwischen der Rezeption und dem Büro in der Oberstube. Für den erzählenden Affen sind vor allem die Etagen dazwischen relevant, nämlich die des neuronalen Storynetzes, die wir nicht bewusst wahrnehmen. Sie sind es, welche die Memos, die uns unsere Sinne permanent bezüglich unserer Umwelt zukommen lassen, erst einmal registrieren, überprüfen, drehen und wenden und mit Sinn zu versehen versuchen. Denn der an sich chaotische Input unserer Wahrnehmung muss interpretiert und in einen für uns nachvollziehbaren Zusammenhang gebracht werden. Die Etagen des neuronalen Storynetzes nehmen die Echtzeitinformationen auf und gleichen sie mit vorhandenem Wissen und Erinnerungen ab. Wenn ein solcher Abgleich nicht ganz gelingt, passt unsere Verwaltung im Gehirn das Wahrgenommene bestmöglich an, sodass es in die mentale Röhrenpost eingegliedert werden kann. Das bedeutet auch, sensorische Inhalte werden von uns unwillentlich manipuliert. Sie werden verändert, komprimiert, mit Filtern belegt, übersetzt und für uns verständlich gemacht.